Kundgabe 4537. Empfangen durch Bertha Dodder am 11.01.1949. Irdisches Wissen bedeutungslos gegen geistiges Wissen. Wahrlich sage ich euch, euer Geist wird euch Größeres kundtun, als je euch die Wissenschaft belehren kann. Niemals werdet ihr Irrtum empfangen, so ihr die Wahrheit begehret. Darum werdet ihr auch die Weltweisheit entbehren können. Sie wird euch wenig Nutzen eintragen, denn ihr erkennet auch sehr bald die Wertlosigkeit, weil euch mein Geist aufklärt über den eigentlichen Sinn und Zweck eures Lebens. So ihr dieses Wissen besitzet, ist jedes andere Wissen unbedeutend. Ihr könnet euch reich nennen, wenngleich die Weltmenschen kein Verständnis haben dafür und irdisches Wissen dem geistigen Wissen vorziehen. Doch letzteres ist von Bestand, während ersteres vergeht mit dem Moment des Todes. Wem aber geistiges Wissen aus der Höhe zugeht, der soll keinen Wert mehr legen auf dies irdische Kenntnisse. Denn beide zusammen wird er nicht aufnehmen können mit Herz und Verstand, weil eines das andere zu verdrängen sucht, weil beides zusammen eine Belastung bedeutet für den Menschen und die Gedankenwelt unklar und verworren sich ihm widerspiegelt. Lasset euch genügen an den geistigen Belehrungen. Wisset, dass ihr sehr schnell reifen sollet und alleinigen Wert nur das hat, was euch der Geist aus mir kundtut. Wisset, dass Weltwissen hinfällig ist, so wie der letzte große Kampf einsetzet, so wie die letzte Phase ihren Anfang nimmt. Was ich euch sage durch euren Geist, das wird euer geistiges und auch irdisches Leben sichern. Doch weltliches Wissen werdet ihr nicht mehr verwerten können. Nur Werke der Nächstenliebe. Die irdische Wissenschaft erfordern, werden Segen eintragen denen, die sie ausüben, wenngleich auch ihnen geistige Wahrheiten weit mehr seelischen Vorteil bringen. Meines Geistes Stimme ist wahrlich unersetzlich. Die irdische Wissenschaft aber wird nicht durchaus benötigt, es sei denn, sie sucht Aufklärung zu bringen, um die Menschen vom Irrtum zu heilen, der den Glauben an mich untergräbt. Dann aber ist auch der irdische Wissenschaftler schon von meinem Geist erfüllt und erschöpft seine Kenntnisse von mir, der ich ihn auch in irdischer Beziehung unterstütze. So wie ihr aber dem irdischen Wissen mehr Beachtung schenkt, tritt mein Geist zurück und verhält sich still und abwartend. Und dann ist es von euch selbst abhängig, ob er seine Belehrungen fortsetzt, ob er euch geistige Wahrheiten vermittelt. Solange ihr in der Welt steht, müsset ihr zwar auch den Posten gewissenhaft ausfüllen, der euch zugewiesen ist. Dennoch sollt ihr oft den Geist in euch wirksam werden lassen, der euch in einer Stunde mehr der Wahrheit gibt, als ihr durch irdische Lehrer je erfahren könnet. Amen.